Punk. Ihr seid sehr schön, doch. Ihr seid sehr schön, doch. Yo, ich rap mit dem Herz eines Boxers, komm her, wenn du Bock hast. Ich rappe, du stotterst, Rap ist Battle, also komm her, wenn du Bock hast. Ihr seht nichts, ich bin fair zu blind und schwer zu finden mit Kompass. Ich sag dir was, weiter meine Rhymes, falls du keinen Job hast. Wir sind keine Popstars, ich komm zu deinen Gigs mit dem Basie wie die Dodgers. Hey Ladies, Mann, wie kommt das? Geht zum Geld, wenn G's zu Pocahontas. Es gibt keinen, der sagt, was zu tun hab. Ich mach ganze Cruiseblatt, hast euren East Coast Underground Shit. Hör immer noch Tupac, zu hart. Alle am Rappen, aber keiner, der Mut hat. Urchandise, 50% meiner Fans sitzen leider in U-Haft. Ich tu was und bin der Typ, der in keinen Schuh passt. Leute sagen, ich trete in große Fußstapfen. Ich mach dich high, komm, sei mein Fluggast. Es gibt nur einen, der recht hat. Ich sag, keine macht den Drogen. Ihr seht mich an, als sei ich ein Schwerverbrecher. Ich werf Messer wie ein Zirkuskind. Du schiebst Affe, weil du gut sein willst, aber wir gut sind. Du verlierst gut, Kind, mach weiter so. An alle, die true sind, wir sehen uns beim Shooting. Ich weiß, dass ich gut bin, das ist ein Blutding. Gib uns ein Mic und ein Beat und Polo und ich machen Loopings. Du beitest Blueprint, ich schreib ein Blutding. Ich bin unterwegs und du stehst mitten auf der Weide wie so ein Kuhkind. Ich bin nicht dope, nur weil der Beat gut klingt und Polo und Schießkurs nimmt. Extra für dich, ich bin MC Wunschkind. Gezeugt, um Deutschland zu retten. Ihr Toys könnt nicht rappen. Inferno und Big Air Joe legen das ganze Ruhrgebiet in Ketten. Ihr seid sehr schön, doch. Ich brüte Rhymes, fühlte Styles in meiner Blütezeit. Ihr seid sehr schön, doch. Ihr lügt und schreibt, wer fühlt den Scheiß? Ich stürme den Fall. Ihr seid sehr schön, doch. Ich brüte Rhymes, fühlte Styles in meiner Blütezeit. Sehr schön, doch. Ihr lügt und schreibt, wer fühlt den Scheiß? Ich stürme den Fall. Ich brauch nur einen Anfang, den Beat und ich rap wie ein Kampf an MCs. Wär nett, wenn ich langsam im Ziel komme und Cats Angst haben, weil ich fies bin und hetz. G's sind verletzt, weil ich beschieße direkt mit diesem Effekt. Berieselt von hiesigen Raps, befolge ich dieses Gesetz mit riesigen Steps in Richtung Fame, Keys und Träumereien, Ladies und teurer Wein. Wir können niemals Freunde sein? Lad ein paar Freunde ein und zeig in Urchandise heute live. Doppel XL brennen wir, Doppelchromosom ins Fleisch. Wir sind doch ein Teil des Ganzen, meine Feinde tanzen, reichen mir die Hand und kriechen, weil ich tight und bekannt bin. Es ist Zeit, sich zu wandeln. Nachts verkleide ich mich als Alien, lauf allein durch die Gegend, der Schreck MC im Jeep, die daheim sind und beten. Ich meide die Fäden, auf den Perlen will ich und die Typen dumm sind. Ich versperre mutwillig meine Türen für den Stumpfsinn. Bevor ich einen von euch umbringe, hör ich lieber auf zu rappen. Da draußen laufen tausend Deppen, die denken, sie würden auch so rappen. Doch falsch gedacht, ihr werdet kalt gemacht. Bewaffnet euch besser, denn Polo und ich haben's bald geschafft. Wir sind beliebt, Fame, ich schieß auf dieses Game. MCs sind gay, die denken, das Ruhrgebiet gehört ihnen und drehen am Rad, wenn sie mich sehen und cut. Denken, dass endlich jemand da ist, der ihnen zeigt, wie man rein. Ihr seid sehr schön, doch. Ich brüte Rhymes, fühlte Styles in meiner Blüte. Ihr seid sehr schön, doch. Ihr lügt und schreit, wer fühlt den Scheiß? Ich stürm den Fall. Ihr seid sehr schön, doch. Ich brüte Rhymes, fühlte Styles in meiner Blüte. Ihr seid sehr schön, doch. Ihr lügt und schreit, wer fühlt den Scheiß? Ich stürm den Fall. Ihr seid sehr schön, doch. Ich brüte Rhymes, fühlte Styles in meiner Blüte. Ihr seid sehr schön, doch. Ihr lügt und schreit, wer fühlt den Scheiß? Ich stürm den Fall. Ihr seid sehr schön, doch. Ich brüte Rhymes, fühlte Styles in meiner Blüte. Ihr seid sehr schön, doch. Ihr lügt und schreit, wer fühlt den Scheiß? Ich stürm den Fall. Ihr seid sehr schön, doch.